Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch, Sex and the City, Staffel Nummer 2, Folge Nummer 9, ein kleines Opfer. All Dogs, New Dicks. Hallo Nils. Hallo Chris. Fangen wir mit der Inhaltsangabe an. Kann man Männer ändern? Samantha begegnet einem ehemaligen Lover wieder, der jetzt als Drag Queen arbeitet. Charlotte überredet ihren Lover Mike, sich beschneiden zu lassen, worauf denn dieser seine neu gewonnene Schönheit meint, auch mit anderen teilen zu müssen. Carrie schlägt Big erst aus Versehen ein blaues Auge und spricht sich dann mit ihm aus über Änderungen, die sie für nötig hält. Und Miranda versucht mit Steve einen gemeinsamen Tagesablauf zu finden, bei dem beide zufrieden sind. Okay. Womit fangen wir an? Mit Samantha, Miranda oder Carrie? Samantha geht ja ganz schnell. Die hat ja eigentlich die Geschichte, dass sie ihren ehemaligen irgendwas sehr Männliches war es, beim Drag Queen Bingo wieder trifft und dann sehr lustig herausfindet, dass sein Bühnenname Samantha ist. Was auch unfassbar großartig ist, weil er auch natürlich eine blonde Perücke hat und total aufgedragt vor ihr steht und sie ist so ein bisschen perplex, weil sie das auch irgendwie so gar nicht einordnen kann, ob das jetzt ein Fetisch ist, ob das jetzt irgendwas anderes ist, weil er ja auch scheinbar eine Familie mit Kindern hat. Ja, ich würde erstmal sagen, ist das vielleicht sein neuer Job? Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass er schwul ist, wird auch impliziert. Das ist nicht so ganz klar. Nee, genau. Und vor allem, weil auch gesagt wird, dass er eine Familie hat und kurz nachdem er was mit Samantha hat, fängt er mit Drake an. Sie fragt ganz böse, wie geht's den Kindern? Und er antwortet dann so, ach gut, der Große ist jetzt in die Schule gekommen und so. Also mit so einer Normalität, die sie, glaube ich, gar nicht erwartete, dass die in der Antwort kommen. Das fand ich ziemlich lustig. Meinst du, das war böse gemeint oder war das einfach nur so aus Perplex? Von ihr war das böse gemeint, ja. Echt? Ich glaube, sie meinte das so wie, was soll das denn, wieso bist du jetzt Drag Queen, du hast doch sogar Kinder und so. Du kannst halt, keine Ahnung. So das von Samantha. Ja. Also, was bei ihr war natürlich ganz lustig ist, sie ist danach ja total perplex, weil sie ja auch feststellt, dass er sich Samantha nennt als Drag Queen. Ja. Und da kommt er halt mit so einer Ausrede von wegen. Weißt du, Imitation ist doch die ehrlichste Form der Schmeichelei. Also, ich glaube, das ist ein Zitat von irgendwem. Bestimmt aus Gabal. Also. Ja, bestimmt irgendwie aus Asien, weil Asien ist ja so, die stehen ja total drauf, wie jemanden nachzuaffen und das als Kompliment dann dastehen zu lassen. Wohingegen die ganzen westlichen Leute immer total pikiert sind, wenn sie irgendwie was kopiert bekommen, sind dann immer so ein bisschen, es ist doch meins, es ist meine Erfindung, das macht man doch nicht. Finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Diese ganze Situation ist so, warum? Lass das bloß weggehen. Und dann in dieser Bingo-Halle mit den ganzen Drag Queens unterwegs. Großartig, ich musste sofort lachen. Ja. Ich habe es gerade gegoogelt, es war tatsächlich Oscar Wilde. Ich bin ein bisschen stolz. Ah, okay. Ach, Wahnsinn. Du bist so gebildet. Wahnsinn. Ja, aber ansonsten sieht man Samantha irgendwie gar nicht mehr in der Folge, ne? Nee, genau, das war die einzige Geschichte. Sie meinte ja, also mit der bösen Pointe halt, dass sie ja bei der Unterhaltung der vier der Meinung ist, dass man Männer nicht ändern kann und das dann quasi als der Mann vorgeführt wird, den Samantha eigenständig mit eigenen Händen quasi geändert hat. Stimmt, so habe ich das ja gar nicht gesehen. Das sagt, sagt Carrie, glaube ich, sogar im Off-Kommentar, meint sie. Aha, okay. Und so lernen wir den Mann kennen, den Samantha dann doch geändert hat oder irgendwie so. Also ganz böse okay. Pointe. Wie großartig, ja. Dabei hat sie ihm super. Bestimmt nur geholfen, sich zu entfalten oder so. Das hat ja nichts mit ändern zu tun. Sich selbst zu finden. Seine innere Drag Queen. Samantha ist auch ein bisschen Drag Queen. Ich muss man ja einfach. Ja. Absolut, es ist großartig. Wir müssen mal bei diesem finalen Staffelende nochmal so ein bisschen über die Mädels und die Figuren nochmal im Detail reden. Ich hatte dir auch mal so einen Artikel dazu geschickt und den fand ich sehr interessant von der spielerischen Überlegung, was denn die Mädels so darstellen könnten. Ja. Falls du dich erinnerst. Dieses ganze Gespräch kam ja eigentlich nur zustande, weil Charlotte einen neuen Lover hat. Wie jedes Mal, in fast jeder Folge hat sie irgendeinen komischen Lover. Und diesmal ist es Mike, ein Restaurantkritiker, der nach dem 5-Nähbesen-Bewertungssystem irgendwie bewertet. Restaurants fertig macht. Ja, kann man so sagen. Und er bewertet auch jede Sexposition oder Sexhandlung auch nochmal mit Besensystem, Bewertungssystem. Ja, und auf dem Weg zurück hat er auch irgendwas bewertet. als sie vor ganz zum Schluss, als sie vor ihrer Tür stehen. Also der bewertet ständig, irgendwie ständig. Ach ja. Genau, da fragt sie ihn, wie schmerzhaft die Beschneidung war. Und da sagt er, auf einer Skala von 1 bis 5 war es eine 72. War das nicht 270 oder sowas? Kann auch 270 gewesen sein. Wahrscheinlich müsste man im Original nachhören. Irgendwas über. Ist doch auch Wurst. Ja, absolut. Auf jeden Fall, das Drama ist ja erst unbeschnitten. Was ja für alles total schlimm ist irgendwie, habe ich so auch in Erinnerung. Also die sind ja gefühlt alle beschnitten, aber auch irgendwie doch nicht. Ja. Und ich glaube, die meisten Frauen kriegen das überhaupt nicht mit, weil viele, die halt beschnitten sind, nicht beschnitten sind, die Vorhaut einfach zurückziehen und dann sieht man es halt einfach nicht so extrem, glaube ich. Ja, das kann sein. Also der Unterschied ist auch nicht immer so richtig sichtbar vielleicht. Was die prozentualen Verhältnisse angeht, Carrie sagt ja einmal 85% aller Männer seien nicht beschnitten, aber damit bezieht sich, glaube ich, auf die Weltbevölkerung oder so. Ja, weil stimmt. Die eigentliche prozentuale Angabe ist ja dann wahrscheinlich eher Samantha, die mit ihrem Erfahrungsfundus protzt und schon 5 Typen hatte, die nicht beschnitten waren. Woraufhin Carrie dann irgendwie ja gleich gegenfragt, von wie vielen, was dann aber unbeantwortet bleibt. Schon ja wahrscheinlich eher so im dreistelligen Bereich, als wenn man der Serie glauben darf. Sie hat ja auch fast in jeder Folge mindestens 1 oder 2 Lover, also das kann sich, glaube ich, sehr, sehr schnell hochrechnen. Also unwahrscheinlich wäre es jetzt auf jeden Fall nicht. Ja, jedenfalls großer Skandal. Carrie und Samantha sind ja pro nicht beschnitten. Miranda und Charlotte sind genau dagegen. Ja, und ja, ich fand dieses ganze Gespräch ist auch eins, was mir total im Hinterkopf geblieben ist und auch eine Sache, die mir jedes Mal so in den Sinn kommt, wenn dieses Thema aufkommt, weil ich diese Reaktion von Charlotte so total krass fand. Fand ich auch. Das ist einfach so ein wahnsinniger kultureller Unterschied, glaube ich. Ja, wobei ich weiß, es gibt so eine ganz, ganz große Bewegung in den USA, die sich total dafür einsetzt, halt die Kinder nicht beschneiden zu lassen, ja. Weil die älteren Männer halt sich irgendwie so fühlen, als würde man sie bevormundet haben. Und es gibt auch so Systeme, die versuchen, die Vorhaut wieder nach vorne hinzubilden, was halt sehr, sehr schmerzhaft ist und meistens nicht funktioniert, je nachdem, wie viel die beschneiden. Weil das ist ja, die amerikanische Beschneidung ist ja teilweise so eine Halbbeschneidung, die ist nicht komplett. Ja. Weil das auch so ein bisschen was anderes ist. Also zu traditionellen jüdischen und muslimischen Beschneidungen gibt es da also auch noch einen großen Unterschied. Das wusste ich gar nicht. Noch ein bisschen was übrig lassen. Ja, das ist ganz interessant. Also es gibt ja nicht die Beschneidung. Es gibt halt viele unterschiedliche Formen der möglichen Beschneidung. Also je nachdem, wie viel du davon von der Vorhaut übrig lässt. Ja. Es gehen ganz, ganz viele Beschneidungen auch schief, immer noch. Das ist teilweise auch so schlimm, dass man, es gibt einen Fall, vielleicht finde ich den auch irgendwie und dann verlinke ich die, da wurde ein Junge mal beschnitten und da wurde so viel weggenommen oder fälschlicherweise falsch geschnitten, dass der Penis abgekommen ist und dann haben sie einfach die Geschlechtsangleichung dann dadurch vollzogen, weil sie gesagt haben, okay, dann machen wir das Beste da draus und bauen eine Vagina da draus. Was halt ganz, ganz schlimm ist für jemanden. Ja, ich glaube, die Person hat sich dann auch irgendwann das Leben genommen, als sie das herausgefunden hat. Okay. Ganz schlimm. Ja, kommen wir wieder mal zu interessanten, lustigen Themen. Und, lassen das mal so im Hintergrund sacken. Vielleicht können wir das Thema noch mal in der Staffelbesprechung aufnehmen. Ja, das können wir machen. Müssen wir auf jeden Fall notieren. Genau, dann kommen wir mal zu einem lustigeren und schöneren Thema, nämlich zu Steve und Miranda. Ja. Sie lässt sich ja langsam auf ihn ein, obwohl sie so ein bisschen ja damit zu kämpfen hat, dass er nachts halt sehr lange arbeitet und früh morgens dann immer aktiv wird und seinen Mann stehen möchte, ja. Wohin sie eigentlich gar nicht so drauf geil ist, morgens Sex zu haben, sondern eigentlich eher pünktlich zur Arbeit zu kommen. Und das versteht Steve irgendwie nicht, weil er irgendwie in dieser Liebeswolke irgendwie versumpfen ist. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es der Tagesablauf ist, der das Problem ist oder nicht die total unterschiedliche, dass die beiden total unterschiedliche Typen sind. Also wenn sie beide so wären wie Miranda, dann würden sie bestimmt auch Zeitfenster finden, wo sie sich überschneiden oder so, aber vor allem lebt Steve ja total in den Tag hinein und mag überhaupt keine Pläne und ist dann dafür, den ganzen Samstag im Bett zuzubringen und so. Und Miranda steht ja selbst am freien Tag auf und hat einen genauen Plan, der abgearbeitet wird und findet darin irgendwie ihre persönliche Erfüllung. Ja, aber stell dir vor, die beiden wären so wie Miranda, dann würden sie sich erstmal Ende der Woche irgendwie zusammen an den Tisch setzen mit einem Kalender und die ganze Woche detailliert pro Minute, ja, genau, abplanen, jede halbe Stunde. Okay, von 11.30 Uhr bis... wann der wo übernachtet. Ja. Ja. Oh mein Gott, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig irgendwie anzusehen und ich genieße das total, die beiden irgendwie, ja, zusammen zu sehen. Das tut Miranda mal so richtig gut, halt wirklich jemand Festes zu haben, der sie auch wirklich begehrt und liebt und auch die Marotten irgendwie zu schätzen weiß von ihr. Ich darf mich kurz nochmal erinnern, es gibt diese Person nicht, aber... Wen? Miranda. Was? Komm mir nicht so, mein Gott, meine Miranda. Aber ich habe sie doch letztens in meinem Magazin gesehen und sie hat eine Freundin. Oh Gott, die ist nicht mehr mit Steve zusammen. Oh mein Gott, vielleicht ist das ja eine Dreiecksbeziehung. Irgendwas habe ich gelesen mit Cynthia Nixon und Frisur, aber ich habe den Artikel dann nicht angeklickt. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich lese tatsächlich keine Klatschmagazin. Das war gerade erst wieder wegen irgendwas. Nein, Klatschmagazin auch nicht, aber das war bestimmt auf einer von diesen furchtbaren Webseiten, auf denen man immer landet, weil man irgendwas angeklickt hat. Was einen bestimmt hat sie schon wieder gesagt, dass sie bisexuell ist und nicht lesbisch genannt werden möchte. Und dann drehen die einen durch, so, oh mein Gott, das hat sie jetzt nicht gesagt. Oh mein Gott, die rothaarige böse Frau hat wieder gesagt, sie ist bisexuell. Ja, auf jeden Fall super, genau, schön. Vor allem am, ja, Ende, da ist es ja dann sogar fast kitschig. Ja, er ruft, Steve und Miranda haben sich ein bisschen gestritten und er sollte dann halt irgendwie nicht bei ihr übernachten und dann arbeitet er wieder nachts und ruft dann mitten in der Nacht bei ihr an, obwohl sie sich ja eigentlich gestritten haben und sie kann natürlich trotzdem nicht schlafen, obwohl sie normalerweise um diese Uhrzeit schlafen würde, gäbe es Steve nicht. Und er ruft sie eigentlich nur an, um ihr zu zeigen, was für ein wunderschöner blauer Mond draußen ist. Und ah, mein Herz ging so auf. Ich dachte mir so, ist das schön. Ich liebe das. Ja. Diese Harmonie zwischen den beiden. Ich wollte eigentlich den Blue Moon noch googeln, den Steve erwähnt. Der ruft ja an und sagt, es sei ein blauer Mond und das käme nur ganz selten vor. Und das war aber nach meinem Dafürhalten einfach ein ganz normaler Mond. Da habe ich mich gefragt, was denn dann ein blauer Mond ist. Ich kenne auch das Lied Blue Moon und man kennt es ja vielleicht auch. Ich kenn's aus dem Radio. Genau, die Blue Moon heißt. Das ist irgend sowas wie Blutmond oder Herbstmond oder Honeymoon oder, also es ist irgend so eine Mondphase, wo der Mond bestimmt aussieht. Aber ich weiß schon wieder nicht. Oder vielleicht irgendwie die Abendstimmung, keine Ahnung. Das hätte man vielleicht recherchieren können. Ein blauer Mond ist im englischsprachigen landläufig die Bezeichnung für einen zweiten Vollmond innerhalb eines Monats. In älterer astronomischer Definition wird damit der dritte Vollmond innerhalb einer Jahreszeit mit 4 Vollmonden bezeichnet. In der Umgangssprache meint man mit dem Spruch once in a blue moon dementsprechend etwas sehr Seltenes. Ah. Danke, Wikipedia. Ja, sehr besonders ironisch, dass die Fritz-Sendung dann so heißt, die kommt auch jeden Tag oder kam jedenfalls jeden Tag. Das war, glaube ich, jede Nacht die Labersendung. Aber es klingt auf jeden Fall sehr schön, Blue Moon. Ja, Blue Moon ist schön, ja. Ist auch ein schönes Lied. Ja, dann haben wir auch noch die Carrie-Geschichte. Und zwar, Carrie ist die ganze Zeit angepisst, weil Big irgendwie die Mädels hinterher schaut. Wo ich teilweise echt denke so, ja, okay, warum guckst du da nicht mit? Also, naja, okay, sie ist eine Frau. Sie interessiert sich nicht für Frauen. Aber ja, dann ist er auch permanent mit seiner furchtbaren Zigarre irgendwie am Gange und belästigt die Leute in Restaurants mit seiner Zigarre. Und die super nette und liebe Kellnerin weist ihn darauf hin, dass das irgendwie nicht so prall ist. Und die anderen Gäste sich eventuell gestört fühlen könnten. Und dann geht er zu jedem einzelnen Gast und erzählt ihnen irgendeine bescheuerte Geschichte, wohingegen Carrie dann halt da sitzt und sich echt teilweise schämt für diese unfassbar unverschämte, aufdringliche Art von Big. Was ich total nachvollziehen kann, weil ich finde, das geht gar nicht. Vor allem mit so einer Zigarre, also Zigarette ist ja schon unangenehm. Stimmt, da hört bei dir die Toleranz ja komplett auf. Also ja, klar. Weil natürlich, sie natürlich also, gegenüber sitzt am Tisch und wahrscheinlich raucht, oder? Oder nee, in der Szene raucht sie mal, doch, sie raucht da auch. Doch, sie raucht auch, ja. Und da sieht sie stimmt, auch furchtbar hässlich. Stimmt, weil sie ihn tatsächlich darauf hinaus, dass Zigarre nicht okay ist, aber sie darf drinnen rauchen. Ach, das New York der 90er. Ja, aber Zigarre ist halt auch sehr, sehr qualmig und penetrant, muss man sagen. Ne? Also... Wobei ich Zigarre lieber rieche als normale Zigaretten, muss was? Ich sagen. Aber, nee, das ist ja eklig. Nee, finde ich irgendwie angenehmer. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, sie nimmt das jetzt als so Vorwand, um irgendwas an ihm zu bemängeln. Was? Es ist doch ein veritabler Grund, irgendwas an ihm zu bemängeln. Naja, eigentlich möchte sie ja bemängeln, dass er die ganze Zeit Frauen hinterher schaut. Ach so, du meinst, bei der Auseinandersetzung sagt sie ihm nicht, was sie eigentlich nervig findet, sondern sie sagt ihm, dass sie die Zigarre stört. Ja. Genau. Und das Ganze eskaliert dann irgendwann bis hin, dass sie im Bett zusammenliegen, keinen Sex haben und sie auch irgendwie nachts total wach liegt, weil sie irgendwie nicht weiß, wo sie hingehört. Sie hat irgendwie keinen Schlüssel für das Apartment von ihm, muss dann unten in der Lobby warten, wohin gegen alle Leute dann halt irgendwie ihr hinterher gucken und denken, sie ist eine Prostituierte, weil sie teilweise sich so anzieht. Aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Und auf jeden Fall ist es dann so. Wie ziehen sich denn Prostituierte an? Naja, guck dir mal Pretty Woman an. Und so ungefähr war ja auch die Situation in dieser Lobby, fand ich. Ja, wobei Carrie dann halt einfach nicht so schnippische Bemerkungen gemacht hat. Straßenstrich und Callgirl, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, da wäre dann auch noch die Escort-Dame, die wir noch erwähnen müssen. Was, also direkt vor oder nach Beschneidung, was Prostituierte anziehen. Oh mein Gott. Naja, wie dem auch sei, sie liegen dann halt im Bett und Big dreht sich um und schmeißt Carrie raus, wohingegen Carrie eine ausholt und ihn erstmal richtig schön ins Gesicht haut. Naja, dann hat er ein blaues Auge, eine dicke Nase und schläft erstmal auf dem Sofa. Sie entschuldigt sich bei ihm und dann ist alles irgendwie wieder tutti, aber irgendwie auch nicht. Dann die nächsten Tage meldet er sich nicht und sie ist so ein bisschen angepisst und dann plötzlich steht er vor der Tür. Sie sind dann wieder Friede, Freude, Eierkuchen und er übernachtet das erste Mal bei ihr zu Hause und sie ist total happy, obwohl ihre ganze Bettwäsche nach Zigarre stinkt und sie die am nächsten Tag wechseln muss. Tada! Eine harmonische Beziehung, wie immer Big und Carrie. Na. Du sagst das mit so einem gewissen Unterton, als würdest du da. Nein, das würde ich nie machen. Hallo. Ich bin ein bisschen krank, also darf ich das. Ja, okay, du darfst. Es kommt manchmal ein bisschen anders rüber, als ich es eigentlich gemeint habe, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Naja, wie dem auch sei, hast du ein Top-Outfit? Ja, Mirandas Bademantel und Negligé, ganz, als sie sich für Steve 5 Tassen Kaffee reinkippt und dann für ihn wach bleibt und ihn dann verführen will, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Da hat sie so ein wahnsinnig so eine lila und rote Kombination an. Ich weiß gar nicht mehr, was lila und rot war. Ich glaube, rot war der Übermantel und lila das Negligé, aber ich bin mir gar nicht sicher. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Farbkombination und es war so Seide, alles ganz klassisch und schlicht und total schön. Ja, und dann halt auch wieder ihre tollen roten Haare dazu. Das ist einfach total schick. Ja. Mein Top-Outfit ist ganz am Anfang Samantha. Da ist Samantha und Carrie unterwegs. Mit diesem schlichten Mantel, ne? Ja, dieser schöne weiße Mantel und dann dieses blaue Kleid. Fantastisch. Wunderschön. Schaut super aus. Ich mag das ja sowieso, wenn sie schlichte Sachen trägt. Ja, so normalerweise hat sie so 70er-Jahre-Muster oder sowas. Wie gesagt, Drag Queenie. Ja, genau. Diesmal halt nicht und das finde ich total schön bei ihr. Ja, das war auch schön. Ja, und Worst? Soll ich anfangen? Ich kann auch anfangen. Ja, fang lieber du an. Mein Worst Outfit ist auch Samantha, aber die Drag Queen. Oh, okay. Ja, das ist wirklich nicht so prall gewesen. Das war nicht schön. Das war, das war irgendwie so schwarz-weiß, so trutschig irgendwie. Ja, Drag Queen halt. Ich weiß nicht, ich mochte das nicht. Das war nicht schön. Haare und so, wo Samantha hatte recht. Samantha war schon schöner als sie. Also. Ja, das stimmt, ja. Samantha hat irgendwie ein bisschen mehr Klasse gehabt. Ja, ich hätte eigentlich zwei Worst Outfits und bei dem einen Worst Outfit hätte ich eigentlich gedacht, es wäre dein Top Outfit. Jetzt unterstellst du mir schon scheiß Top Outfits, bevor ich sie gesagt habe. Bist ja viel. Also ich wähle es jetzt mal nicht, aber ich erwähne es. Carrie unten, also ganz zum Schluss, Jogginghose, rot und rotes Oberteil mit dem Krümelmonster drauf. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das sieht so schlimm aus. Oh Gott. Mit Krümelmonster. Ja. Ich glaube, ich muss nochmal in die Folge reingucken. Ja, das sieht so, so unfassbar schlimm aus. Ich dachte, das wäre so dein Top-Outfit. Okay, vielleicht sollten wir neben Best und Worst Outfit auch noch, was würde Nils am schönsten finden als Outfit? Jedenfalls für dich als Kategorie einführen. Nee, aber mein Worst Outfit ist Miranda, da sitzen die halt in diesem Drag Queen Bingo Abend und sie hat so ein rotes Halstuch, ein lila Kleid, ein blaues Jäckchen und so Kreolen und das sieht alles so wow aus. Das ist dein Worst Outfit? Ja, das fand ich so furchtbar. Miranda, ne? Mit dem Halstuch. Ja, ganz komisch. Dieselbe Kombination von Farben wie bei dem Bademantel und dem Negligé. Also auch so lila und rot, aber irgendwie alles falsch gemacht. Dieses Halstuch ist so furchtbar. Das wirkt alles so zusammengesteckt. Und dachte, was? Wer wurde überfahren? Genau. Ja, also das ist echt grausam. Ja. Nee, das mag ich auch nicht. Hast du denn ein Lieblingszitat in dieser Folge? Es gibt wieder eine kleine Collage, in der zusammengeschnitten wird, wie Leute erzählen, ob man Männer ändern kann. Also auf die Frage quasi, kann man Männer ändern, antworten. Und da gibt es nur eine Frau, die verzweifelt in die Kamera guckt und im Hintergrund jongliert ihr Mann nur Stäben und Tellern, so chinesische Tellerjonglage. Und dann siehst du sie halt da stehen und sie guckt in die Kamera und irgendwann sagt sie, nein. Als Antwort auf die Frage, kann man Männer ändern? Das war mein Lieblingszitat. Nein! Also ich fand, in dieser ganzen Folge ist im Endeffekt so viel Potenzial für ein schönes Zitat, aber ich wähle jetzt mal Charlotte und Mike, wie sie nach der Beschneidung das erste Mal Sex haben. Charlotte möchte dann halt darauf verweisen, dass sie sich dann irgendwie nächstes Wochenende dann wieder treffen und er ist dann so ein bisschen überrascht, weil er ja eigentlich nicht gedacht hat, dass sie sich jetzt irgendwie nächstes Wochenende treffen, weil er ja scheinbar irgendwie was anderes zu tun hat. Dann sagt er nämlich Folgendes. Die Sache ist die, ich fürchte, dass ich noch nicht bereit dafür bin, für so ein richtiges Beziehungsding. Wie meinst du das? Verstehst du, gerade jetzt finde ich kann mich nicht an die Kette legen lassen. Es hat sich eine große Veränderung für mich ergeben und an der sollten auch andere teilhaben. Du meinst doch nicht an deinem Penis. Wieso? Doch! Ich habe das Gefühl, jetzt schulde ich es mir selbst, mit dem Hund einen kleinen Spaziergang rund um den Block zu machen. Verstehst du? Charlotte sah Mike nie wieder. Ja, diese Formulierung fand ich auch super lustig, mit dem Hund um den Block gehen. Also ich mag das sowieso nicht, wenn man seinen Schwanz als was Externes betrachtet und dem irgendwie eigene Motive und Gefühle und dann so zuweist oder weil man einfach zu feige ist, sich einzugestehen, dass das eigene Bedürfnis ist von ihm in der dritten Person. So habe ich das ja gar nicht betrachtet. Aber den Hund um den Block führen. Das ist so unfassbar dumm, dass es wieder sehr lustig ist. Ja, ja ist mir auch. Ja, was für eine Bewertung 3 gibst du? Kann ich dir direkt ins Wort fallen. Ja, absolut. Also an der Folge stimmt irgendwie alles. Ja. Selbst, dass Samantha keinen Mann hat, mit dem sie diesmal komische Dinge erlebt, ist ganz nett. Sie einfach nur in dieser kurzen Erwähnung zu haben. So. Ja, sie hat so einen Charlotte- oder Miranda-Moment. Ja, ne? Genau. Die haben ja auch häufig so dieses einfach nur bei einem Gespräch dabei sein und irgendwas dazu packen. Ja. Ja. Ja. Also. Großartige Folge. Ja. Ganz toll. Hat echt Spaß gemacht und ich finde ja den englischen Titel ganz toll. Old Dogs, New Dicks. Sehr schön. Schöne Anspielung. Das war Staffel Nummer 2, Folge Nummer 9, ein kleines Opfer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss.